Stephanus, der erste christliche Märtyrer nach Jesus, wurde im Jahr 35 in Jerusalem gesteinigt. Es war der Auftakt für die brutale Christenverfolgung, besonders im Römischen Reich, als man die aufkommende Religion wegen ihres revolutionären Potenzials und ihrer eifrigen Missionierung fürchtete und versuchte, sie mit einer Abschreckungstaktik auszumerzen. Der römische Gelehrte Tacitus berichtet über die armen Frühchristen, sie seien in Felle wilder Tiere gesteckt und dann von Hunden zerrissen worden. Andere wurden angeblich ans Kreuz geschlagen, um nach Eintritt der Dunkelheit angezündet zu werden und als Fackeln zu dienen. Fußnote: Man könnte hier eine Brücke zum Subgenre des Splatter-Movies schlagen, Kettensägen-Massaker und so weiter. Aber dies ist ein jugendfreies Buch. Für mehr sinnlose Gewalt lesen Sie bitte das Alte Testament. Ende der Fußnote. Im Jahr 313 erhob Kaiser Konstantin das Christentum trotz allem zu einer erlaubten Religion, nicht obwohl, sondern vielleicht gerade weil die Christen einen im Vergleich zu den heidnischen römischen Religionen und dem Judentum starren Kodex an Selbstverneinung lebten. Erst während der Kreuzzüge der folgenden Jahrhunderte konnte man immerhin Märtyrer werden, indem man möglichst viele Ungläubige in ihren Heimatländern überfiel und tötete, bevor man selbst getötet wurde. Später, im 16. Jahrhundert, dem Jahrhundert der beginnenden Reformation, wurden dann evangelische Christen von katholischen Christen verbrannt und, je nachdem, welcher Seite man glaubte, als Märtyrer in den Himmel oder die Hölle befördert. Doch wozu diese narrative Selbstkasteiung? To get along and get ahead. So konnte man sich noch am ehesten einen Reim auf brutal ungerechte Verhältnisse machen. In der feudalen Ständegesellschaft des Mittelalters, in der die allermeisten Menschen einer kleinen Elite aus Adel und Klerus unterworfen waren, man jederzeit von Krankheiten dahingerafft, verhungern oder von mächtigeren Menschen getötet werden konnte, ein kurzes Leben voller Mühsal und Beten schon ein Privileg war, in einer solchen Zeit brauchte man eine mit den Ungerechtigkeiten kompatible Erzählung. Das Christentum in seiner ursprünglichen Ausprägung war die perfekte Story für diese Sklaverei. Opfer im Diesseits, Belohnung im Jenseits, genialer Einfall –